Hallo, schön, dass ihr und Sie alle den Weg zu diesem Vortrag gefunden haben. Da es im Vorfeld schon einigen Trubel um den Vortrag von Hanna Kasimi gab, möchten wir als Tacheles, Netzwerk gegen Antisemitismus, eine kurze Einordnung des Vortrags in unsere Vortragsreihe zum Thema Antisemitismus vornehmen. Zuerst mal ist uns wichtig zu betonen, dass es sich bei unseren Vorträgen immer um eine Form von Ideologiekritik handelt. Es geht hierbei immer um die Aufklärung über Denkformen, die die gesellschaftliche Herrschaft des Menschen über den Menschen perpetuieren und eine befreite Gesellschaft verhindern. Es geht also um die Auswirkungen dieser Ideologien auf die Verhältnisse, wie sich diese Ideologien zur derzeitigen Herrschaftsstruktur der bürgerlichen Gesellschaft verhalten und welche gefährlichen Potenziale sie aktualisieren. Sprich, es geht uns nie darum, Menschen zu diffamieren. Daher wollen wir die demokratische Debatte und den Austausch befördern. Die Vortragsreihe über den Antisemitismus folgte bisher der Idee aufzuzeigen, in welchen gesellschaftlichen Bereichen sich das antisemitische Ressentiment im Denken der Subjekte verfestigt hat und auf welche Weise dies geschieht. In Bezug auf den Queerfeminismus lässt sich in den Aussagen seiner berühmtesten Ikonen als auch ihrer derzeitigen VertreterInnen eine deutliche Tendenz zum israelbezogenen Antisemitismus und Antizionismus erkennen. Ob Judith Butler Hamas und Hisbollah zu linken Antagonisten gegen den Staat Israel adelt, die einen legitimen Befreiungskampf führen würden, oder Yasbir Puar Israel des homosexuellen Propagandakrieges und des Pinkwashings bezichtigt, mit dem es versuchen würde, von der Lage der Palästinenser abzulenken. Ob die internationalistische Queer Pride dieses Jahr in Berlin sich ganz offen für die Israel-Boykott-Bewegung BDS ausspricht, die Israel vorwirft, ein Apartheidsstaat zu sein und Patriarchat, Transhass und Homohass-Produkte des, in Klammern, Siedlerkolonialismus Israel sein. Immer wieder äußern sich bedeutende Teile der Queer-Bewegung offen antisemitisch. Dass diese Aussagen nicht zufällig getroffen wurden, sondern mit der zugrunde liegenden Ideologie des Poststrukturalismus zu tun haben, hat Alex Gruber in seinem Vortrag Postmoderne Seinslehre über die Unmöglichkeit poststrukturalistischer Gesellschaftskritik im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe entwickelt und dargelegt. Der Vortrag ist auch auf YouTube zugänglich gemacht und auf unserer Instagram-Seite beworben. Der heutige Vortrag von Hanna Kasimi wird sich daher noch einmal tiefer gehen mit dem derzeitigen Begriff von Queer und dessen praktischer Bedeutung beschäftigen und die irrationale anti-emanzipatorische Schlagseite herausarbeiten. Hanna Kasimi lebt in Leipzig und hat einen Master in Soziologie. Sie veröffentlicht Texte in Jungle World und queer.de. Zudem enthalten die Sammelbände Freiheit ist keine Metapher und Zugzwänge Beiträge von ihr zum Thema Critical Whiteness und verfehlter deutscher Asylpolitik gegenüber homosexuellen Geflüchteten. Seit sie den Vortrag in Halle zum Thema Transsexualität gehalten hat, gilt sie in der Queer-Szene als umstrittene Person. Ich jetzt nur kurz andeuten werde, in verschiedenen Beiträgen, welche von ganz vielen unterschiedlichen Autorinnen und Autoren geschrieben wurde, ganz ausführlich herausgestellt haben. Zum Beispiel schrieb Ben Wolf in der Einleitung zu dem Sammelband Sexlit, in der Geschichte der Queer Theory, einer der wichtigsten Nachlassverwalterinnen des Poststrukturalismus, zeigte sich schnell, was das Problem mit der queeren Politisierung der Sexualität ist. Die Verkürzung im politischen Denken derer, die an ihr arbeiteten. Die Verkürzungen sind inhaltlicher und struktureller Art. Inhaltlich hält mit der Politisierung der Sexualität in die queeren Rezeption des Poststrukturalismus das ideologische Denken der US-amerikanischen Linken Einzug. Auch in der bundesrepublikanischen Linken war und ist der Pessimismus der kritischen Theorie der Frankfurter Schule nur ein schwaches Gegengift gegen die sozialpsychologisch begünstigte, willige Aufnahme jeder regressiven Feier des Authentischen, des Kollektivs, des Leids. Der ideologische Hintergrund der linken Rezeption der French Theory war eine in weiten Teilen der deutschen und europäischen Linken ebenfalls verbreitete Schwundform des traditionellen Marxismus der Arbeiterbewegung. Im Rang einer queertheoretischen Doktrin steht die Unterstützung der antisemitischen Boycott, Divestment and Sanctions Kampagne, die sich aus der Position des palästinensischen Nationalismus auf dem Wege des Boykotts gegen den Staat Israel und seine Gesellschaft wendet. Wer schon einmal versucht hat, auf einer Queer Studies Tagung eine Gegenposition zu vertreten, ja, wer es auch nur erleben musste, dass von ihm bekannt wurde, er vertrete andernorts eine solche, der kennt die Rücksichtslosigkeit, mit der der Verräter abgedrängt wird. Bei diesen und ähnlichen Positionen handelt es sich um letzte Reste eines Marxismus, an dem die historische Erfahrung der Shoah vorbeigegangen zu sein scheint. Und jetzt noch ein kurzes Zitat von Yasemin Makineci, schreibt in ihrem Beitrag Exil in den falschen Körper für Zugzwänge im 2018 veröffentlichten Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, dem aktuellen Standardwerk der Gender Studies, informiert der Artikel zur Türkei, Iran, Afghanistan gerade nicht über die besonders Vulnerablen in jenen Ländern. Unter fortwährender Berufung auf Edward Saids Orientalismusbegriff sowie in Anlehnung an Christina von Brauns und Bettina Martes Mystifizierung der anderen heißt es dort lapidar, die einschlägigen Erfindungen eines geschlechter- und sexualpolitisch rückständigen Orients dienten historisch und gegenwärtig dazu, kulturelle und politische Dominanzansprüche zu rechtfertigen und durchzusetzen. Das in diesen akademischen Kreisen weit verbreitete Eintreten für Differenz endet somit in ihrem Orient. Dieser ist Schauplatz der eigenen wissenschaftlichen Kolonialfantasie, die sich tagsüber in einem kulturbelassenen Wald angeblicher Dominanzansprüche versteckt. Dort versöhnen sich die Gender-Theoretikerinnen und Queer-Aktivistinnen schließlich mit der neuen Rechten, mit der sie sich das ideologische Gestrüpp aus Kultur, Religion, Authentizität und Gemeinschaft teilen. Und zum Schluss noch ein kleines Zitat von Vojin Sascha Vukadinovic, der schreibt zum Vorwort zu Freiheit ist keine Metapher. Silvia Bovenschen hat einmal bemerkt, dass vermutlich jede Bewegung im Zuge fortschreitender Popularisierung ihre eigene Karikatur hervorbringt. Der Genderfeminismus, der Antirassismus und der Queerfeminismus sind eben dies. Karikaturen Geschlechter-, Migrations- und sexualpolitischer Emanzipationsregungen. Der vorliegende Sammelband nimmt diesen pessimistischen Befund zum Ausgangspunkt, um über den Verrat an der Mündigkeit nachzudenken, der mittlerweile vollumfänglich dort anzutreffen ist, wo Analysen zu Antisemitismus, Migration, Rassismus und Religionskritik gefragt werden. Das unentwegte Austarieren von Opferhierarchien ist längst synonym dafür, politisch zu sein. Dabei gilt heute noch der Gebrauch falscher Personalpronomen als gewaltvoll. Was die damit einhergehende endemische Apologie physischer Gewalt auch deshalb zu einem solch dringlichen Problem macht, ist, dass sich in unmittelbarer Nähe zu besagten Phänomenen mit steter Regelmäßigkeit Antisemitismus findet. Dieser wiederum ist konstitutiv für den Dschihadismus, zu dem in eben jenen Kreisen vor allem geschwiegen wird. Dieser Konsens muss gestört werden. Wer gerne mehr über die Zusammenhänge von Antisemitismus und Queer Theory bzw. Queer-Aktivismus erfahren möchte, dem sei die sogenannte Kreischreihe des Querverlags zu der die Sammelbände, aus denen ich gerade zitiert habe, herzlich anempfohlen. So, jetzt geht's los mit dem richtigen Vortrag. Der hat die kontroverse Überschrift Queerdenker, politischer Aktivismus wieder die Vernunft. Ich möchte den Vortrag zunächst einmal mit der Beantwortung der Frage einleiten, was bedeutet überhaupt queer? Da scheint es ja auch oft zu Uneinigkeiten zu kommen oder irgendwie es gibt falsche Annahmen, was queer eigentlich bedeutet. Also queer, zu Deutsch schräg, wurde einst vor allem als Schimpfwort auf all diejenigen angewandt, die man als sexuelle Abweichler identifizierte. Und erst von Judith Butler in ihrer Queer Theory zum positiven Kampfbegriff umdefiniert. Unter diesen Begriff fallen Homosexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle, aber auch andere Menschen, die sich nicht konform zur heteronormativen Matrix, wie Butler es nennt, verhalten. Butler stellt in ihrer Theorie die Existenz von queeren Menschen, insbesondere von Transsexuellen, als Dreh- und Angelpunkt für eine neuartige politische Praxis vor. Transsexuelle, Transvestiten, Drag Queens, ihre vermeintlich nonkonforme Geschlechterperformance sei fleischgewordene Subversion, ein wortwörtlicher Störfaktor. Wer sich als trans definiere, würde damit allein schon durch seine Existenz die Geschlechterordnung bzw. die handelsübliche Idee von männlich und weiblich in Frage stellen. Butler selbst stellt indes die begriffliche Trennung zwischen Sex und Gender in Frage und leitet ihre folgenschwere Hypothese ein, in der sie behauptet, dass die Definition von Geschlecht und auch die Unterteilung davon in biologische und soziale Aspekte reines Produkt sozialer Konstruktionen sei. Das biologische Geschlecht, die Einteilung bzw. Ausdifferenzierung in zwei Geschlechter, also das, was biologisch als weiblich oder männlich definiert wird, körperliche Geschlechtsmerkmale, seien ihr zufolge genauso sozial konstruiert wie das, was in sozialen Kontexten damit verknüpft wird. Wie etwa die Farben rosa und blau, verschiedene Kleidungsstücke, unterschiedliches Spielzeug, Interessen, intellektuelle Fähigkeiten und so weiter. Zwar ist die Theorie Butlers diesbezüglich mit rationalwissenschaftlichen Mitteln zu widerlegen, allerdings fußen Butlers Ausführungen auf einem fatalistischen Irrationalismus. Die sukzessive Aushöhlung von Begriffen, die Auflösung von allgemeingültigen Definitionen ist dabei programmatisch. Butler lehnt jede Form der Rationalität ab, weswegen jegliche Versuche, ihre Theorie mit rationalen Mitteln zu widerlegen und dadurch ihre Anhängerinnen mit der Hilfe des besseren Arguments zur Einsicht zu zwingen, politisch unweigerlich scheitern müssen. Mittlerweile hat der Begriff Queer nicht nur im akademischen Betrieb Karriere gemacht. Er erfreut sich seit längerer Zeit über linke Zusammenhänge hinaus großer Beliebtheit. Queer wird allerorts wie selbstverständlich auf alle Menschen angewendet, die homosexuell, bisexuell, transsexuell oder intersexuell sind oder die sich einfach mit dem Label Queer identifizieren wollen. Die Identifizierung des Begriffs Queer mit Menschengruppen, die auf unterschiedliche Weise Opfer von Diskriminierung werden können, ist jedoch fatal. Denn aus diesem Grund wird jede Kritik an queer-theoretischen Prämissen, also unter anderem an jener, die festlegt, dass Sex und Gender gleichermaßen sozial konstruiert seien, direkt als Feindseligkeit gegenüber Menschen, die homo, bi, trans oder intersexuell sind, gewertet. Dabei haben diese Begriffe häufig gar keine allgemeingültige Bedeutung mehr. Homosexuell, trans, inter, das sind im queeren Aktivismus keine deskriptiven Begriffe mehr, welche auf Menschen mit ganz spezifischen, observierbaren Merkmalen angewendet werden könnten. Stattdessen sollen sie nunmehr Identitätsmarker sein, die Menschen so für sich beanspruchen, wie sie allein es für sich selbst für richtig halten. Eine derartig subjektivistische Begriffsbestimmung hat zur Folge, dass alle Begriffe, die unter queer zusammengefasst werden, also homo, bi, trans, intersexuell, oder alle, die mit diesen zusammenhängen, also männliches Geschlecht und weibliches Geschlecht, inhaltlich entkernt sind. Eine homo- oder bisexuelle Bisexualität soll sich nun nicht mehr auf das biologische Geschlecht, also Sex, beziehen, sondern auf die eigene Identität und die Identität der begehrten Person, im queer-aktivistischen Sinne also Gender. Transsexualität soll nicht mehr mit einer Geschlechtsidentitätsstörung und dem Wunsch nach diversen physischen Modifikationen zusammenhängen, sondern mit der Offenbarung, die der Mensch, der dieses Label für sich in Anspruch nimmt, von sich selbst hat. Der Sprecher »Ich bin trans« lasse demnach einen Mensch trans sein. Wird dieser Sprecher vollzogen, so werden nachträglich die Erinnerungen an das vorangegangene Ich frisiert. Dieser Mensch wurde nicht trans, sondern sei es schon immer gewesen. Intersexualität wird außerdem neben der Transsexualität zur Geschlechtsvariation außerhalb des binären Geschlechtsvorkommens erklärt. Am Ende soll alles die Ausgangshypothese Butlers bestätigen. Das männliche sowie weibliche Geschlecht sei objektiv nicht feststellbar. Diese Behauptung wird mit einer fragwürdigen Moral begründet. Um die Machtasymmetrie zwischen den Geschlechtern aufzubrechen, seien diese Annahmen um jeden Preis zu verteidigen. Judith Butler verspricht, gäbe es kein allgemeingültiges Verständnis mehr davon, was als männlich oder weiblich zu begreifen ist, so werde damit das hierarchische Geschlechterverhältnis überwunden. Wenn Mann sein oder Frau sein alles oder nichts bedeuten kann, dann würden sich daran keine Hierarchien mehr festmachen lassen. Solch eine Herangehensweise ist sehr idealistisch. Alle Faktoren außerhalb des Diskurses, außerhalb von Sprechakten, die materielle Realität spielen in dieser Analyse keine Rolle, beziehungsweise werden bewusst ausgeblendet. Da es Butler jedoch eh nie darum ging, wahre Aussagen über gesellschaftliche Zusammenhänge zu formulieren, sondern lediglich darum, das Geschlechterverhältnis mithilfe eines Irrationalismus aufzubrechen, sieht sie in der Auslassung keine Schwäche, sondern sogar eine Stärke. Deswegen hält sich der daraus resultierende Aktivismus auch nicht mehr damit auf, die eigenen Hypothesen auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, sondern deklariert die Forderung nach Selbstdefinition und der Anerkennung der Identität zum höchsten politischen Ziel, das gefälligst alle haben müssen, die vorgeben, dass ihnen etwas an den Rechten von Homo-, Inter- und Transsexuellen läge. Dass mittlerweile Meldestellen für Queerfeindlichkeit eingerichtet werden, denen auch Fälle gemeldet werden sollen, die unterhalb der Strafbarkeit liegen, ist dabei irreführend für die tatsächliche Abbildung von Homo-, Trans- und intersexuellen Feindlichkeit. Zum einen hat die Zusammenfassung der unterschiedlichen Phänomene unter dem Label Queer zur Folge, dass nicht mehr zwischen den Erfahrungen, die Menschen jeweils als Homosexuelle, Transsexuelle oder Intersexuelle machen, unterschieden wird. Zum anderen kann jetzt jedes verletzte Gefühl, das ein Mensch hat, der sich queer fühlt, zum Anlass genommen werden, um eine Meldung zu machen. Sachlicher Widerspruch an queeren Prämissen wird damit zur Diskriminierung erklärt. Dadurch werden programmatisch Zahlen verfälscht. Nicht jedes verletzte Gefühl geht jedoch auf die Gewalt anderer Menschen zurück. Menschen können sich verletzt fühlen, wenn sie mit Fragen konfrontiert werden, die zwar legitim sind, aber sie nicht beantworten wollen. Sie können sich verletzt fühlen, wenn ihnen in der politischen Debatte die Argumente ausgehen. Sie können es zur Schmach erklären, wenn man sie mit Tatsachen konfrontiert, die sie nicht hören wollen. Legitime Kritik und flapsige Kommentare sowie das Feststellen von Tatsachen sind klar von psychischer und physischer Gewalt zu trennen. Queerfeindlichkeit ist als Analysekategorie genauso sinnvoll wie der Begriff der Islamfeindlichkeit. Auch bei dem Begriff der Islamfeindlichkeit geschieht der fatale Zusammenschluss, Kritik an einer Religion nicht mehr von der Diskriminierung gegen einzelne Individuen einer Glaubensgemeinschaft trennen zu wollen. Vor diesem Hintergrund gilt es meines Erachtens, den Begriff Queer als Bezeichnung für Homo-, Bi-, Inter- und Transsexuelle abzulehnen. Queer ist ein politischer Kampfbegriff. Eine Kritik an queerer Theorie und Praxis bedeutet im Umkehrschluss weder eine Kritik an einer Homo- oder Bisexualität, noch leugnet sie die Phänomene der Trans- und Intersexualität. Eine derartige Kritik lässt sich aber kaum noch formulieren, ohne dass man dem rechten bzw. rechtsradikalen Lager zugeschrieben wird. Diese Entwicklungen sind evident. Queer-theoretische Prämissen dominieren mittlerweile den linken, grünen und liberalen Diskurs um Geschlecht, Sexualität und Transsexualität. Mit welchen Faktoren dieser Umstand zusammenhängt, soll nun an dieser Stelle erörtert werden. Poststrukturalistische und radikal-konstruktivistische Theorien, zu denen auch die Queer Theory zählt, um welche allgemein die Frage nach der Objektivität bzw. der Wahrheit nicht mehr singular, sondern nur noch als plural denken wollen, hielten erfolgreich Einzug an europäischen und US-amerikanischen Universitäten. Seit den 1990er Jahren war ein regelrechter Siegeszug poststrukturalistischer Theorien an den Universitäten zu verzeichnen, welche andere theoretische Ansätze, also solche, die an der Idee von Objektivität als Prämisse festhielten, für überholt erklärten und immer stärker verdrängten. Dieser Paradigmenwechsel geschah zunächst vor allem in den Geisteswissenschaften. Die Prämisse, dass Wahrheit unteilbar sei, wurde verworfen. An ihrer Stadt wurde die Idee etabliert, dass, da der Mensch eh niemals in der Lage sein werde, die Wahrheit zu erkennen, es lediglich verschiedene Perspektiven gebe, die nebeneinander stünden und zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches für wahr erklärten. Die Legitimität oder Illegitimität solcher Perspektiven sei also nicht durch objektivierbare Kriterien determiniert, sondern durch ihre machtvolle oder entmachtete Position im diskursiven Feld. Materielle Herrschaftsverhältnisse spielen in derlei poststrukturalistischen Theorien keine Rolle mehr, sondern nur noch die Form der Sprache und wer bzw. was von ihr repräsentiert wird. Auf diesen Paradigmenwechsel an den Universitäten folgte ein neuer, aus poststrukturalistischen Theorien entnommener Duktus der politischen Linken. Es etablierten sich dabei in einem Fort neue Formen von politisch korrekter Sprache, wobei immer weniger Gewicht darauf gelegt wurde, wie akkurat die neuen Redewendungen waren, sondern wie inkludierend diese sich für diverse Redeführerinnen anfühlten. Es wurde der gewaltvollen Sprache der Kampf angesagt. Zeitgleich kam es auch zu einem feministischen Paradigmenwechsel. Das relativ junge Feld der Frauenforschung wurde durch die Genderwissenschaften ersetzt. Das weibliche Subjekt rückte sukzessive in den Hintergrund mit dem Ziel, es gänzlich abzuschaffen. Stattdessen stand Inklusion bzw. Intersektionalität im Fokus. Die Parole, ein Feminismus, der nicht intersektional ist, sei kein Feminismus, wurde anfangs vor allem in linken Räumen etabliert. Die so neu aufgestellte Linke war mit ihren Forderungen wesentlich vereinbarer mit ökonomisch-liberalen Vorstellungen von dem Verhältnis Individuum zu Gesellschaft. Der Mensch wurde als unendlich variierbare Knetmasse definiert. Herrschaftsverhältnisse und ökonomische Interessen wurden nicht weiter hinterfragt. Stattdessen sollten ominöse Machtstrukturen mittels Sprache und Repräsentation aufgebrochen werden. Nachdem die Geisteswissenschaften durch poststrukturalistische Theorien mit einigen wenigen Ausnahmen so gut wie vollends vereinnahmt worden waren, kam es so dann auch zu queertheoretischen Vormärschen in den Naturwissenschaften. Queeraktivisten wie beispielsweise Anne Fausto Sterling mit ihrem Werk Sexing the Body, erschienen im Jahr 2000, oder Heinz-Jürgen Voss mit seinem Werk Geschlecht, wieder die Natürlichkeit, erschienen 2011, stellten das biologische Geschlecht bei Menschen erfolgreich als Spektrum vor. In der Biologie ist das keinesfalls wissenschaftlicher Konsens. Politisch wird dieser Konsens jedoch behauptet, obwohl es vor allem Sozialwissenschaftlerinnen sind, die sich auf eine Handvoll queeraktivistische Autorinnen, wie auf die zuvor genannten, immer wieder berufen, wenn es um die Beweisführung geht, es sei falsch, biologisch ausschließlich von zwei Geschlechtern beim Menschen zu sprechen. So sind mittlerweile auch queertheoretische Vormärsche in der Psychologie und in Sexualwissenschaften zu verzeichnen. Psychoanalytiker wie Volkmar Sigusch passten ihre Theorien immer mehr an die politische Forderung der Queeraktivisten an, da sie politisch unter Druck gesetzt wurden. Im ICD, der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, sowie im DSM, dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kam es zu Definitionsänderungen, um politisch korrekt im Sinne queeraktivistischer Vorstellung zu sein. Darauf folgten auch queeraktivistische Vormärsche in die Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Im Zuge der Definitionsänderungen im ECD und DSM übernahm auch die WHO diese Änderungen. Der queeraktivistische Siegeszug in die Politik, welcher eine große Rolle für das Eindringen in andere gesellschaftliche Bereiche spielte, folgt keineswegs einem demokratischen Prinzip. Vielmehr hat es sich eine akademische Minderheit zur Aufgabe gemacht, ihre eigene Sichtweise von dem, wie sie die Welt verstehen, anderen autoritär aufzuoktroyieren. Poststrukturalistische Theorien haben mit ihrem Irrationalismus eine Kampfansage gegen aufklärerische Ideale formuliert. Logik, Kohärenz, Überprüfbarkeit, das Streben nach Wahrheit werden zu überholten Prämissen erklärt. Der daraus resultierte Aktivismus muss dementsprechend in Gegenaufklärung münden. Obwohl poststrukturalistische Theorien vor allem in der neuen Linken Anklang fanden, sind sie ebenso bedeutungsvoll für die Entwicklung der neuen Rechten. An dieser Stelle zeigt sich das gefährliche Potenzial derlei theoretischer Ansätze. Wer zwischen Wahrheit und Lüge, Realität und Fiktion, Fortschritt und Rückschritt nicht mehr unterscheiden möchte und diese auch nicht als Konstanten begreift, sondern als willkürliche Maße, der kann keinen Unterschied mehr zwischen einem besseren und einem schlechteren Argument, zwischen Opfern und Tätern, legitimen und illegitimen Mitteln finden. Wir haben hier gerade, glaube ich, im Hintergrund ein bisschen Glockenläuten. Richtig. schöne Grüße aus der Siegener Innenstadt. Okay, ich mache mal weiter. Ich hoffe, es fällt nicht zu sehr ins Gewicht. Eine Diktatur ist dann qualitativ genauso zu werten wie eine Demokratie. Beide sind gleichermaßen legitime sowie illegitime Herrschaftsformen, je nachdem, welche Perspektiven man einnehmen möchte. In der Queer Theory wird nicht für eine bessere Gesellschaft plädiert, denn sie erteilt jeglichen Normen und jeglichem normativen Charakter eine generelle Absage. Für eine Gesellschaft sind soziale Normen jedoch konstitutiv. Wenn man generell gegen jede Form von sozialen Normen ist, anstatt universell zu definieren, welche Formen des sozialen Miteinanders für sinnvoll und welche für schädlich zu erachten sind, also welche sich zu kultivieren lohnen und welche als überflüssig gelten sollten, Stichwort universelle Menschenrechte, hat man keinen Gesellschaftsbegriff mehr. Die Absage an die Moderne im Allgemeinen bedeutet eben auch eine Absage an Gesellschaft. Damit gibt man dann auch den Anspruch an gesellschaftlichen Fortschritt auf. Und man hat auch keine Vorstellung mehr von einem gesellschaftlichen Regress. Freilich unterscheidet sich die queere Theorie in einem Punkt maßgeblich von ihrer Praxis. Dies soll an dem Wort Frau veranschaulicht werden. Zwar wird sowohl in der Theorie als auch in der Praxis der Begriff Frau nicht mehr an biologisch objektivierbare Kriterien gekoppelt, in ihrer Theorie wird das Frausein jedoch weiterhin mit soziologisch objektivierbaren Kriterien assoziiert. Der Sozialisationsprozess des Frauseins wird dabei als ausschlaggebendes Kriterium dafür definiert, was in dieser Gesellschaft eine Frau ausmache und was im Umkehrschluss keine Frau sein könne. In der queerpolitischen Praxis wird hingegen sowohl die biologische als auch die soziologische Definition des Begriffs Frau negiert. Entscheidend wird somit das individuelle Gefühl und die Definition des Selbst. Wurde zuvor laut Queer Theory eine Frau zur Frau, weil sie von der Gesellschaft als solche bezeichnet wurde, so ist laut queerer Praxis eine Frau dann eine Frau, wenn sie sich selbst als Frau identifiziert. Derlei Definitionsverschiebungen gelten nicht nur für Begriffe, die im Zusammenhang mit Geschlechtlichkeit stehen, sondern generell für alle Begriffe, die in poststrukturalistischen und dekonstruktivistischen Theorien thematisch auszumachen sind. Darunter fallen auch Begriffe wie Gewalt, Macht oder Wahrheit. Dieser Aktivismus mündet zwangsläufig in einen Totalitarismus. Faktisch werden durch die zuvor beschriebenen queer-theoretischen Vormärsche in unterschiedlichen Disziplinen bei dem Thema Geschlecht die Frage nach Logik, Kohärenz, Überprüfbarkeit und der Wahrheit durch Fragen der politischen Korrektheit immer häufiger ersetzt. Andere Ansätze werden immer stärker verdrängt. Ihnen wird per se eine politische bzw. moralische Fragwürdigkeit unterstellt. Dasselbe gilt für politische Splittergruppen der Linken, die es wagen, queeraktivistischen Prämissen zu widersprechen. Sie werden kurzerhand zu Teilen der neuen Rechten erklärt. Der Queeraktivismus kennt keine Nuancen. Er sieht nur noch schwarz oder weiß, Freund oder Feind. Er ist im Kern antidemokratisch. Dass sich seine Redeführerinnen als die Bewahrer demokratischer Werte ausgeben und sich selbst nicht selten als Antifaschisten identifizieren, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Die queeraktivistischen Erfolge in der Politik lassen sich zum einen an Institutionen wie der Bundeszentrale für politische Bildung ablesen, welche bei den Themen Trans, Inter und Sexualität queer-theoretischen Prämissen folgen, als auch an Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die zu denselben Themen Desinformationen zugunsten queer-theoretischer Prämissen verbreiten. Als eine Gruppe von Autoren und Autorinnen am 2. Juni diesen Jahres dieses Verbreiten von Falschinformationen im Öffentlich-Rechtlichen zu den Themen Geschlecht, Sexualität und Transsexualität in einem Weltartikel anprangerten, wurde ihnen kurz darauf vom grünen Politiker und sogenannten Queerbeauftragten Sven Lehmann gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorgeworfen. Allein, dass es mittlerweile ein politisches Amt mit dem Titel Queerbeauftragter gibt, beweist den politisch anwachsenden Einfluss der Queer Theory. Aber wie begründet Sven Lehmann seinen Vorwurf der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit? Lehmann beginnt seinen Text, den er ebenfalls in der Welt eine Woche nach dem Ursprungsartikel veröffentlichte, mit dem Hinweis, dass der Juni ja traditionellerweise Pride Month sei, wobei in Deutschland die Umzüge erst im Juli stattfinden, was er nicht erwähnt. Im Juni würde laut Lehmann an die brutale Unterdrückung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen, kurz queeren Menschen, LGBTQI-Sternchen, erinnert. Laut ihm sei es unerhört, ausgerechnet zu Beginn diesen Monats einen Frontalangriff gegen LGBTQI-Sternchen zu veröffentlichen. Er behauptet, mehr Abwertung als diese reißerische Aufmachung und die umgedrehte Regenbogenflagge, die man als Bild zum Artikel wählte, womit die Autorenschaft wenig zu tun gehabt haben dürfte, sei nicht möglich. An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, ob Sven Lehmann allen Ernstes selber glaubt, dass das die Gestalt der brutalen Unterdrückung gegen Homosexuelle war, an die man sich zu Zeiten der späten 60er Jahre erinnern sollte. Glaubt Lehmann tatsächlich, dass 1969 in New York gegen reißerische Artikel und gegen eine Kritik an queer-theoretischen Prämissen demonstriert wurde? Am originalen Christopher Street Day ging es zuvörderst darum, Homosexualität zu entkriminalisieren. Es ging darum, gegen die körperliche Gewalt zu protestieren, die Homosexuellen einfach nur dafür angetan wurde, weil sie homosexuell waren. Kritik an einem derzeit grassierenden Aktivismus, der behauptet, im Sinne von Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuellen zu sprechen, ist auf gar keinen Fall mit dem Versuch der Kriminalisierung dieser Personengruppen oder Gewalt gegen diese Personengruppen gleichzusetzen. Genau das tut Lehmann jedoch ganz ungeniert. Er behauptet, die Empörung über den Artikel sei nicht nur berechtigt, sondern notwendig. Der Ursprungsartikel, den er als Pamphlet zu diskreditieren sucht, triefe vor Homo- und Transfeindlichkeit, sei wissenschaftlich nicht fundiert und arbeite mit Fake News. Der Artikel stehe stellvertretend für eine immer aggressivere Hetze, vor allem gegen Transmenschen. An keiner Stelle setzt sich Lehmann tatsächlich inhaltlich mit den Argumenten und den konkreten Beispielen der Autorenschaft auseinander, sondern behauptet pauschal, an den im Artikel aufgeführten Formaten gäbe es nichts zu kritisieren, weil sie renommiert seien und lediglich für eine gesellschaftliche Vielfalt einstünden. Da die Autorenschaft von einer bestätigten Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit schreibe, könne man den Artikel, so Lehmann, allerdings sowieso schon weglegen. Das seien Fake News. Als Argument gegen die festgestellte Binarität des biologischen Geschlechts dient ihm das Phänomen der Intersexualität. Wütend ruft er aus: Intersexualität existiert, Transsexualität existiert. ganz so, als hätten die Autorinnen des Ursprungsartikels diesen Umstand geleugnet. Lehmann stellt die Verknüpfung von Transsexualität mit einer Störung als transfeindlich dar. Dabei behauptet er, dass die erhöhte Tendenz von psychischen Problemen unter Menschen, die sich als trans identifizieren, also diese Tendenz räumte er ein, sich damit begründen ließe, dass die Transsexualität an sich gesellschaftlich stigmatisiert würde. Diese Behauptung essentialisiert Transsexualität und begreift sie nicht mehr als Ergebnis einer konfliktbehafteten Geschlechtsidentitätsentwicklung. Anders ausgedrückt behauptet Lehmann also, Menschen würden qua Natur mit einer Transidentität geboren. Dieser Behauptung ist jedoch klar zu widersprechen. Kein Mensch wird mit irgendeiner Form von Identität geboren, weder mit einer nationalen, mit einer religiösen, politischen oder eben geschlechtlichen. Es ist außerdem absurd, Menschen das Leid abzusprechen, das sie empfinden, wenn sie mit einer Geschlechtsidentitätsstörung zu kämpfen haben. Die Geschlechtsidentitätsstörung war, bevor die Theorie Butlers den Begriff der Transsexualität so fundamental entkernt hatte, eins der Grund, weswegen sich Menschen überhaupt mit dem Gegengeschlecht identifiziert und eine Transidentität angenommen haben. Das empfundene Leid rührte vordergründig nicht daher, dass die Transsexualität gesellschaftlich stigmatisiert wurde, sondern daher, dass Betroffene eine Inkongruenz zwischen ihrem biologischen Geschlecht und ihrer Geschlechtsidentität empfunden haben. Dass dieser Umstand selbstredend auch auf wechselseitige konflikthafte Situationen in sozialen Kontexten zurückzuführen ist, sei damit gar nicht in Abrede gestellt. Man sollte an dieser Stelle jedoch nicht die Ursache mit der Wirkung verwechseln. Dass mittlerweile auch die WHO die Transgeschlechtlichkeit von der Liste der Erkrankungen gestrichen hat, ist kein Beweis dafür, dass Transsexualität oder das, was man ursprünglich darunter fasste, nicht mit einer Störung zusammenzubringen ist, sondern es ist eher ein Beweis dafür, dass der queeraktivistische Impetus immer mehr an Einfluss gewonnen hat. Dass 2017 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts einem zusätzlichen Geschlechtseintrag neben männlich und weiblich in Form von divers zugestimmt hat, ist ebenso wenig ein Beweis, der gegen die Binarität des biologischen Geschlechts spricht, wie Lehmann behauptet. Es bedeutet lediglich, dass man Menschen die Möglichkeit zugesteht, sich als etwas anderes als weiblich oder männlich identifizieren zu können. Unabhängig davon, was sie objektiv, also biologisch, für ein Geschlecht haben. Des Weiteren behauptet Lehmann, dass die Autorenschaft lügt, wenn sie feststellt, dass durch die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und mit der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes es bald möglich werden dürfte, dass die hormonelle und operative Anpassung von 14-Jährigen gegen den Willen ihrer Eltern durchgeführt wird. Laut Lehmann ginge es lediglich um eine Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, also der Beendigung einer Gutachtenspflicht. Körperliche Anpassungen seien nicht gesetzlich geregelt, weil darüber ja die Betroffenen zusammen mit ÄrztInnen entlang fachmedizinischer Leitlinien entscheiden würden. Diese Behauptung Lehmanns ist jedoch absolute Sophisterei, wenn man sich zu Gemüte führt, was unter anderem von den Grünen unter Konversionstherapie zu fassen sei. Jede andere Therapieform jenseits der affirmativen Therapie in Sachen Trans gilt es nach diesen neuen Regelungen zu verbieten. Das bedeutet also definitiv, dass geplant ist, die Wünsche von Minderjährigen zur medizinischen Transition nicht mehr zu hinterfragen und die bisherigen durchaus sinnvollen Hürden für die medizinische Transition vollends abzuschaffen. Es bedeutet, alle Vorsicht fahren zu lassen, wenn Betroffene geschlechtliche Modifizierungen vornehmen lassen wollen, auch wenn sie erst 14 Jahre alt sind. Die Autorenschaft behauptet überhaupt nichts Falsches. Sie treffen mit ihrer ausformulierten Sorge voll ins Schwarze. Pathetisch endet Lehmann seine Ausführungen damit, dass er als schwuler Mann, der solidarisch mit allen Minderheiten sei, die wegen ihres So-Seins diskriminiert würden, es einfach leid sei, dass seine und die Existenz anderer Menschen, die er unter dem Label queer zusammenfasst, überhaupt verhandelt werde. Dabei ging es den Autorinnen des vorherigen Artikels gar nicht um die Verhandlung der Existenz von Transsexuellen oder Homosexuellen, sondern um einen Aktivismus, der sich recht rücksichtslos gegenüber allen geriert, die seinen Interessen im Weg stehen könnten. Sven Lehmann schreibt, wir sind es leid, dass Feindlichkeit gegen LGBTQI-Sternchen überhaupt als legitime Meinung dargestellt wird und nicht als das, was sie ist. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Sven Lehmann wirft der Autorenschaft also tatsächlich Menschenfeindlichkeit vor. Spätestens hier zeigt sich, dass Lehmann ganz offensichtlich nicht weiß, was unter einer Feindlichkeit gegenüber LGBTI beziehungsweise einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu begreifen ist. Sachliche Kritik an einem Aktivismus ist keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Widerspruch ist kein Hass. Wer nicht mehr unterscheiden kann zwischen legitimer Kritik und tatsächlicher Hetze, der spielt sich intellektuell ins Aus und kann nicht demokratisch agieren. Als Bundesbeauftragter gegen Diskriminierung ist das eine fachliche Inkompetenz, über die man nicht hinwegsehen sollte. Auffällig ist an Lehmanns Erwiderung auf den Ursprungsartikel, dass er seine Behauptung kaum belegt. Die Quellen der Autorenschaft, die er kritisiert, ignoriert er komplett. Am 15. Juni 2022 erschien eine Erwiderung von Uwe Steinhoff auf den Artikel von Sven Lehmann mit dem Titel »Warum der gegen uns gerichtete Vorwurf der Hetze unbegründet ist«. Darin weist er dezidiert nach, wie Lehmann viel eher seinen eigenen Ressentiments erlegen ist, als der Autorenschaft des Ursprungsartikels tatsächlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nachweisen zu können. Er erklärt, dass der reißerische Titel des von ihm mitverfassten Artikels nicht vom Autorenteam selbst stammte, sondern von der Weltredaktion verändert wurde, so wie es in der journalistischen Praxis üblich ist. Die Ursprungsüberschrift war Aufruf von Wissenschaftlern gegen die Fehlberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und wurde dann von der Redaktion erst zu Wie ARD und ZDF unsere Kinder sexualisieren und umerziehen und dann nochmal in geänderter Fassung zu Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren. Das alles ändert jedoch nichts daran, dass man in dem Artikel selbst wesentlich differenzierter mit dem Thema umgeht und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht pauschal böse Absichten unterstellt. Steinhoff verweist aus diesem Grund auch nochmal eingängig auf den 50-seitigen Dossier, in dem nach wissenschaftlichen Maßstäben belegt werden sollte, dass tatsächlich fehlerhafte Darstellungen zu biologischen Sachverhalten zu den Themen Geschlecht und Transsexualismus in den genannten und verlinkten Formaten zu sehen sind. Steinhoff weist darauf hin, dass Lehmanns Behauptung, die Autorenschaft würde die Existenz von Intersexualität leugnen, unwahr ist. In dem verlinkten Dossier würde sogar ausdrücklich auf die Existenz von Intersexualität und Transsexualität verwiesen und deren klinische Unterschiede erklärt. Anders als Sven Lehmann, so stellt Steinhoff zwar schnippisch, aber durchaus wahrheitsgetreu fest, könnten er und seine Kollegen den Begriff des Geschlechts definieren. Er schreibt, aus dieser Definition, bezugnehmend auf Arten anisogametischer Keimzellen, ergibt sich in Konjunktion mit den empirischen Fakten, es gibt nur zwei solche Arten, Eizellen und Spermien, logisch gültig die Zweigeschlechtlichkeit. Intersexualität und Transsexualität sind Erscheinungen innerhalb dieser Zweigeschlechtlichkeit. Und auch wenn sich manche Menschen weder als Mann oder Frau identifizieren wollen bzw. können, so ändert das zunächst nichts an ihrer biologischen Realität. Auch ein vom Bundesverfassungsgericht zugelassener dritter Geschlechtseintrag kann daran nichts ändern, sondern beschreibt eine juristische Fiktion. Diese Sachlage festzustellen, wertet Menschen, die den Geschlechtseintrag divers für sich in Anspruch nehmen, nicht ab. Steinhoff korrigiert außerdem die Falschbehauptung Lehmanns, dass es bei der Abschaffung des TSG und der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes keinen Grund zur Sorge gebe. Er verlinkt dazu den Gesetzentwurf der Grünen vom 10.06.2020, in dem unter anderem auch jede andere Therapieform jenseits der affirmativen Therapie bei Menschen, die sich als trans identifizieren, zur Konversionstherapie erklärt wird. Das bedeutet, dass Therapeutinnen nicht mehr in Frage stellen dürfen sollen, wenn ihre minderjährigen Klienten eine Transidentität für sich beanspruchen und gravierende, irreversible körperliche Modifikationen an sich vornehmen lassen wollen. Auf die Kritik Lehmanns, dass die Zwangsgutachten entwürdigend seien, entgegnete Steinhoff, dass das vom Bundesverfassungsgericht anders gesehen werde und die Zulässigkeit dieser Gutachten nach Überprüfung bereits 2011 bestätigt und 2017 diese Zulässigkeit nochmals ausführlich begründet worden sei. Es ginge bei der Abschaffung des TSG und der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes zudem nicht nur um die Gefährdung des Kindeswohl und der Beschränkung von Elternrechten, sondern auch um eine Beschneidung von Frauenrechten, da Frauenräume und Frauensport mit dem neuen Gesetz nicht mehr ausreichend von männlichen Zugriffen geschützt werden könnten. Steinhoff weist zum Schluss eindringlich darauf hin, dass die Autorenschaft ausdrücklich für eine altersangemessene Sexualaufklärung sei, aber nicht jedes erwachsene Verhalten Kindern und Heranwachsenden penetrant und permanent zur Schau gestellt werden müsse. Auf diese Erwiderung Steinhoffs an Sven Lehmann folgte nichts, außer lautes Schweigen. Mit Faschisten und Menschenfeinden redet man ja bekanntlich nicht. Eines von vielen Beispielen dafür, dass die Autorenschaft, die Sven Lehmann als Menschenfeinde bezeichnete, mit ihrer Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht vollkommen daneben lag, ist die am 2.12.2022 veröffentlichte Sendung vom ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann, In diesem 22-minütigen Beitrag schafft es Böhmermann, rund 19 Falschbehauptungen in den Äther zu blasen. Inwiefern es sich dabei um Falschbehauptungen handelte, will ich nun erörtern. Erstens. Böhmermann behauptet, was Sexualität sei, das wisse ja mittlerweile jeder. Das sei das Geschlecht, auf das man steht, also auf Männer, auf Frauen, auf etwas dazwischen oder außerhalb. Diese Aussage ist jedoch nicht so ganz richtig. Sexualität bezieht sich auf das biologische Geschlecht, sowohl auf das eigene als auch auf das des Objekts der Begierde. Das biologische Geschlecht ist binär. Menschen können sich also von Frauen, Männern oder beiden Geschlechtern angezogen fühlen. Bisexualität ist dabei ein Spektrum. Nicht alle bisexuellen Menschen fühlen sich gleich viel vom männlichen wie vom weiblichen Geschlecht angezogen. Und bisexuelle Menschen können selbstverständlich eine Vorliebe für Intersexuelle mit geschlechtsatypischen Merkmalen oder für durch die Transition modifizierten Körper von Transsexuellen haben. Das ist jedoch keine eigene Sexualität, sondern fällt unter eine Bisexualität, welche geschlechtsatypische Körper fetischisiert. Zweitens. Nachdem Böhmermann eine falsche Definition von Sexualität geliefert hat, behauptet er, Sexualität sei etwas ganz anderes als die Geschlechtsidentität. Die Geschlechtsidentität beantwortet die Frage danach, wenn man sich selbst sehe. Als Mann, als Frau, ein bisschen Mann, ein bisschen Frau, ein bisschen Frau, ein bisschen Mann, Zitat, irgendwas dazwischen, also Transgender, oder wenn man, Zitat, mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben wolle, also non-binary. Auch diese Aussage ist so nicht richtig. Weder was die Geschlechtsidentität betrifft, noch was die Transsexualität betrifft. Kurz. Kehle ein bisschen trocken. Transsexualität beschreibt nicht eine Geschlechtsidentität, die sich als irgendwas zwischen Männern und Frauen begreift, sondern das psychologische Phänomen, wenn Menschen biologisch männlich oder weiblich sind, sich allerdings als das Gegengeschlecht identifizieren, also eine Geschlechtsidentitätsstörung haben und aufgrund dessen eine Transidentität annehmen. Das biologische Geschlecht und die Geschlechtsidentität sind nicht so einfach voneinander zu trennen. Wir können uns dem, was gesellschaftlich nun mal als männlich oder weiblich gilt, nicht so einfach entziehen, weil es unmittelbar mit unserem Äußeren, unserem Leib identifiziert wird. Wir können als Erwachsene, Mündige, uns der Vernunft bemächtigende, natürlich dafür eintreten, dass gesellschaftliche geschlechtsbedingte Rollenzuschreibungen hinterfragt werden. Aber wir können uns nicht einfach selbst als Agender identifizieren und dann erwarten, dass uns die Außenwelt tatsächlich als geschlechtslos wahrnimmt oder auch nur so behandelt. Das Konzept der Geschlechtslosigkeit ist nicht real. Die Intention, also dass man gerne gleichberechtigt und mit Respekt und auf Augenhöhe behandelt werden möchte, ist zwar verständlich, aber die Idee, man könne das erreichen, indem man Geschlechtsmerkmale leugnet oder leugnet, dass andere einen als geschlechtliches Wesen wahrnehmen dürfen, ist absurd. Die Kategorie non-binär ergibt vor diesem Hintergrund auch nicht besonders viel Sinn. Denn geschlechtsnonkonformes Verhalten führt nicht zwangsläufig zu einer anhaltenden Inkongruenz der Geschlechtsidentität. Wenn non-binär einfach nur bedeuten soll, dass man Geschlechterstereotype für sich ablehnt, dann sind im Grunde fast alle Menschen non-binär, weil die wenigsten Menschen wandelnde Stereotype sind. Dieser Umstand hat jedoch wenig mit dem Phänomen der Transsexualität zu tun. Drittens. Böhmermann behauptet ferner, Ärztinnen und Geburtenhelfer würden das Geschlecht Pi mal Daumen in die Geburtsurkunde eintragen. Das ist falsch. Das biologische Geschlecht lässt sich in den allermeisten Fällen einwandfrei feststellen. Bei den Fällen, in denen es nicht korrekt eingetragen wurde, handelt es sich um das physische Phänomen der Intersexualität, die nichts mit dem Phänomen der Transsexualität zu tun hat. Viertens. Böhmermann behauptet weiter, wenn Ärztinnen also falsche Entscheidungen bezüglich der Geschlechtseintragung treffen, wenn also Menschen sich später nicht mit dem Geschlecht identifizieren könnten, was ihnen bei der Geburt zugewiesen würde, dann spreche man von Transpersonen. Auch diese Aussage ist nicht ganz richtig. Bei Menschen, die sich als trans identifizieren, haben Ärztinnen und Geburtenhelfer in der Regel keine falschen Entscheidungen getroffen, wenn nicht eine Form der Intersexualität vorliegt. Menschen, die unter einer Geschlechtsidentitätsstörung leiden, sind in der Regel nicht intersexuell. Sie sind biologisch eindeutig männlich oder weiblich. Fünftens. Böhmermann behauptet, eine freie Persönlichkeitsentfaltung, die im Grundgesetz jedem zugestanden werde, gäbe es nicht für Transmenschen. Es wird ein kurzes Video von Julia Monroe, einer Transfrau und Transaktivistin, eingeblendet, die behauptet, es gelte in Deutschland seit über 40 Jahren das Transsexuellengesetz, welches bewiesenermaßen verfassungswidrig sei. Diese Aussage ist ebenfalls nicht richtig. Die Passagen des Transsexuellengesetzes, die tatsächlich verfassungswidrig waren, sind spätestens seit 2011 allesamt aus diesem Gesetz herausgekürzt worden. Das Transsexuellengesetz wurde also mehrfach reformiert. Das bedeutet nicht, dass es nicht weiterhin reformierbedürftig wäre. Allerdings ist es so, wie es gerade existiert, und besonders die darin enthaltene Gutachtenspflicht nicht verfassungswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht 2017 auch noch einmal mit ausführlicher Begründung ausdrücklich feststellte. Sechstens. Böhmermann behauptet, bis heute entscheiden Gerichte darüber, ob Transmenschen ihre Persönlichkeit frei entfalten dürfen. Das ist jedoch nicht wahr. Gerichte entscheiden nicht über die Persönlichkeitsentfaltung von Transpersonen, sondern darüber, ob eine Personenstandsänderung legitim ist. Siebtens. Böhmermann bewirbt unkritisch das Selbstbestimmungsgesetz und behauptet, jeder, der sich gegen diesen neuen Gesetzesentwurf, der das Transsexuellengesetz ersetzen soll, ausspricht, sei gegen die Würde des Menschen und gegen Gleichberechtigung. Beatrix von Storch, Eva Engelken, Marc Henrichmann, Alice Schwarzer, all diese Menschen seien gegen das Selbstbestimmungsgesetz und müssten deswegen alle gleichermaßen etwas gegen Transmenschen haben. Menschen, die sich gegen das Selbstbestimmungsgesetz aussprechen, haben jedoch nicht alle dieselben Motive. Eine Alice Schwarzer hat andere Gründe, gegen das Selbstbestimmungsgesetz zu sein, als eine Beatrix von Storch. Nicht alle Menschen, die sich gegen den Gesetzesentwurf der Grünen und der FDP aussprechen, haben generell etwas gegen Transmenschen, wie Böhmermann wahrheitswidrig behauptet. Achtens. Böhmermann behauptet außerdem, die Zeitschrift Emma hetze gegen Transmenschen. Hier muss jedoch mal die Frage erlaubt sein, was Böhmermann eigentlich unter Hetze versteht. In der Emma findet sich vor allem Kritik an queerer Theorie und Praxis, Kritik am Transaktivismus. Aber nirgendwo degradiert sie Menschen, die sich als trans identifizieren, zu Menschen zweiter Klasse oder Schlimmeres. Sie bezeichnet Transmenschen zum Beispiel nicht als Scheißhaufen. In der Emma findet sich keine Hetze gegen Transmenschen. Zumindest findet sie sich dann nicht, wenn Hetze noch irgendeine Bedeutung haben soll. Neuntens. Böhmermann sagt, Frauen wie Alice Schwarzer nennen wir woken Jugendlichen im ZDF übrigens TERFs, transexklusive Radikalfeministinnen. Und weiter, ich weiß zwar nicht, was das mit Feminismus zu tun hat, wenn man Menschen ihre Existenz abspricht, aber ich bin auch kein Emma-Abonnent. Diese Behauptung ist jedoch unwahr. Radikalfeministinnen exkludieren Transmenschen nicht aus ihrem Aktivismus, sondern nur biologische Männer. Biologische Frauen, als was auch immer diese sich identifizieren mögen, schließen sie in ihren Aktivismus ausdrücklich ein. Sie sprechen darüber hinaus Transsexuellen nicht die Existenz ab. Stattdessen behaupten einige Radikalfeministinnen, dass der Transsexualismus niemals die Lösung für eine Geschlechtsidentitätsstörung sein könne. Diese Ansicht muss man nicht teilen, damit sprechen sie aber keinem Menschen die Existenz ab. Abgesehen davon sind nicht alle Emma-Abonnenten Radikalfeministinnen. Zehntens. Böhmermann behauptet, sogenannte TERFs seien quasi TERDs, also Scheißhaufen, denn, Zitat, TERFs nutzen haufenweise scheiß Talking Points, um Hass zu schüren gegen Transmenschen. Radikalfeministinnen kritisieren vor allem Prämissen der Queer Theory und den Transaktivismus. Hier werden Kritik und Widerspruch an einer Theorie und einem Aktivismus mit Hass und Hetze gleichgesetzt, ohne dass sich tatsächlich die Mühe gemacht wird, sich mit den sogenannten scheiß Talking Points auseinanderzusetzen. Stattdessen wird von Böhmermann gegen sogenannte TERFs gehetzt. Elftens. Laut Böhmermann gäbe es keinen Transtrend. Als Beweis gelten ihm die Worte von Georg Rohmer, Direktor von der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uni Münster und Unterstützer des Queeraktivismus. Dieser sagt, es sei abwegig anzunehmen, dass ein junger Mensch jemals durch zu viel Information zur Homosexualität verführt werden könnte. Dies sei bei einer Transidentität grundsätzlich nicht anders. Das ist jedoch unwahr. Die Transsexualität kann man nicht mit einer Homosexualität gleichsetzen. Was für die Homosexualität gilt, gilt eben nicht für die Transsexualität. Durch den gravierenden Anstieg an die Transitionern, die mit dem hohen Anstieg der Transitioner versetzt einherging, ist man in anderen Ländern, in denen so etwas wie das Selbstbestimmungsgesetz herrschte, mittlerweile bei dem Thema der Transition, gerade bei Jugendlichen, vorsichtiger geworden, weil man weitere Fehldiagnosen vermeiden will. Zwölftens. Irgendwann ruft Böhmermann das queeraktivistische Mantra aus, Transfrauen seien Frauen. Auch das stimmt nicht. Transfrauen sind keine Frauen. Transfrauen sind Transfrauen. Das Präfix trans hat eine Bedeutung, welches den Unterschied ums Ganze markiert. Transfrauen sind biologisch betrachtet Männer, die sich als Frauen identifizieren und als Frauen erscheinen bzw. erscheinen wollen. 13. Böhmermann behauptet, die leicht zugängliche Personenstandsänderung, die das Selbstbestimmungsgesetz mit sich brächte, werde sicherlich niemals zu Missbrauchszwecken benutzt, um sich einfacheren Zugang zu Frauenräumen zu verschaffen. Weltweit dokumentierte Fälle im Frauensport, in Frauengefängnissen, in Frauenhäusern und in der Politik beweisen jedoch, dass diese Aussage widerlegt werden kann. 14. Böhmermann behauptet, Transfeindlichkeit schweißt zusammen und Nazis lesen Emma. Darauf folgt für Böhmermann, Emma-Leserinnen sind Nazis. Hier erlegt Böhmermann einen logischen Fehlschluss. Wer Emma liest, kann zwar ein Nazi sein, aber das macht nicht alle Emma-Leserinnen zu Nazis. Wenn man einer Zeitschrift und seinen Leserinnen die Nähe zu nationalsozialistischen oder neonationalsozialistischem Gedankengut nachweisen möchte, sollte man sich mit den Inhalten befassen und dann noch begründen können, inwiefern dies einem derartigen Gedankengut entspricht. Die Aussage, dass das biologische Geschlecht des Menschen binär ist, dürfte wohl kaum ein Beweis für derartige Unterstellungen sein. 15. Böhmermann behauptet, Marie-Louise Vollbrecht würde mit ihrer Feststellung, dass es nicht mehr als zwei biologische Geschlechter gibt, Lügen verbreiten. Es sei längst wissenschaftlicher Konsens, dass es sehr wohl mehr als zwei biologische Geschlechter gibt. Als Quelle dient ihm ein Artikel, der von einem der bekanntesten deutschen Queer-Theoretiker geschrieben wurde, Heinz-Jürgen Voss. Hier lügt jedoch nicht Marie-Louise Vollbrecht, sondern Böhmermann wiederholt die Lüge, Heinz-Jürgen Voss, wenn er behauptet, es gebe mehr als zwei biologische Geschlechter. Das entspricht weder den Tatsachen noch ist es wissenschaftlicher Konsens. 16. Böhmermann wiederholt die Lüge, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gebe und behauptet außerdem, die Frauenquote habe mit Transmenschen überhaupt nichts zu tun. Es ist jedoch höchst fragwürdig, wie eine Frauenquote durchgesetzt werden soll, wenn sich demnächst jeder Mann mittels Sprachakt zu einer Frau erklären lassen kann, egal was man nun allgemein von der Frauenquote halten mag. 17. Böhmermann behauptet, sogenannte TERFs würden durch russische Oligarchen und Putin finanziert werden. Diese Falschbehauptung ist eine, die schon an Verschwörungstheorie angrenzt. Dass Rechtsradikale durch russische Gelder finanziert werden, womit unter anderem auch gegen das Selbstbestimmungsgesetz agitiert wird, bedeutet im Umkehrschluss eben nicht, dass Radikalfeministinnen mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache machen. 18. Böhmermann behauptet, sogenannte TERFs seien schuld an den tatsächlich gewalttätigen Angriffen mit Todesfolge gegen Menschen, die sich als trans identifizieren, oder trügen die Verantwortung für den Selbstmord einer Transfrau. Diese Behauptung ist nicht nur unwahr, sondern auch im höchsten Maße niederträchtig. Jeder gewalttätige Angriff gegen Menschen, der sich als trans identifiziert, wurde von keiner einzigen Radikalfeministin verübt. Die Täter waren weder Anhänger der AfD noch Emma-Leserinnen. Über die wahren Täter schweigt sich Böhmermann jedoch aus. Die Transfrau, welche sich am Alexanderplatz in Brand setzte, tat dies wahrscheinlich nicht deswegen, weil Alice Schwarzer von einem Transtrend sprach. Und schließlich 19. Böhmermann behauptet abschließend, dass Transmenschen nicht die Rechte anderer Menschen einschränken würden. Allerdings würde das Selbstbestimmungsgesetz das Recht von Frauen auf sexsegregierte Räume abschaffen. Und das schränkt sehr wohl Mädchen und Frauen in ihrer freien Persönlichkeitsentfaltung ein. Böhmermanns Tiraden gegen sogenannte TERFs gehören seit ein paar Jahren tragischerweise zum guten Ton in linken, grünen und liberalen Kreisen, die bei dem Thema Geschlecht durch den Queeraktivismus fast vollständig korrumpiert worden sind. Das Akronym TERF steht, wie schon erwähnt, für Trans-Exclusionary Radical Feminist, wortwörtlich übersetzt trans-exkludierende Radikalfeministin. Die Identifikation mit diesem oder jenem Geschlecht spielt für Radikalfeministinnen jedoch keine Rolle. Sie schließen generell biologische Frauen in ihren Aktivismus ein und biologische Männer aus ihrem Aktivismus aus. Diesen Umstand kann man selbstverständlich kritisieren. Allerdings geht es denjenigen, die dieses Akronym gegen ihren politischen Gegner verwenden, nicht um eine sachliche Auseinandersetzung, sondern lediglich darum, unliebsame politische Gegnerinnen mundtot zu machen. TERF fungiert als Beleidigung. Es wird auf alle Menschen angewandt, die es wagen, die derzeitigen Entwicklungen des Transaktivismus in irgendeiner Form zu kritisieren. Das bedeutet, das Akronym wird sowohl auf Frauen, die tatsächlich Anhängerinnen des Radikalfeminismus sind, als auch auf andere Feministinnen und andere Linke, die lediglich der Queer Theory widersprechen, sowie auf Männer und Frauen aus dem rechtskonservativen oder gar rechtsradikalen Milieu, die sich selbst überhaupt nicht als Feministin verstehen, angewandt. Das hat den Zweck, jede Kritik als quasi rechtsradikal zu diffamieren, so als müsse die Einigkeit verschiedener politischer Akteure darüber, dass Geschlecht sich nicht über die Identität eines Menschen definiert, sie zu denselben Interessenvertreterinnen machen. Parolen wie Fuck TERFs oder TERFs boxen sind dabei als Pendant zu Parolen wie Fuck Nazis oder Nazis wegboxen zu verstehen. Die Gleichsetzung von sogenannten TERFs mit Nazis ist programmatisch. Aufgrund solcher propagandistischen Vorleistungen ist es wenig überraschend, dass es weltweit mittlerweile häufiger zu körperlichen Angriffen gegen Feministinnen gekommen ist, die sich gegen den derzeit grassierenden Transaktivismus positionieren. Die Opfer misogyner oder transfeindlicher Gewalt erfahren die Gewalt nicht aufgrund ihrer Identität, sondern weil sie von anderen als Frauen oder als trans identifiziert werden. Diese Identifikation geschieht nicht willkürlich, sondern hängt selbstverständlich mit der äußeren Erscheinungsform der Opfer zusammen, das heißt in der Regel mit ihren weiblichen oder offenkundig modifizierten Geschlechtsmerkmalen. Selbst reden können auch manche Transfrauen Opfer von misogyner Gewalt werden, wenn sie eben ihr Erscheinungsbild so stark an ihr Wunschgeschlecht angepasst haben, dass sie für andere als Frauen erscheinen. Umgekehrt können in seltenen Fällen auch biologische Frauen Opfer von Transfeindlichkeit werden, wenn sie aufgrund ihres Erscheinungsbildes von anderen für Transfrauen gehalten werden. Tatsächliche Gewalt, die sich gegen Transfrauen entlädt, weil sie als biologisch männlich erkannt werden, ist keine Misogynie, sondern speist sich entweder aus homophoben und oder tatsächlich transfeindlichen Ressentiments. Tatsächliche Gewalt, die sich demgegenüber gegen Transmänner entlädt, weil sie als trans, das heißt als biologisch weiblich erkannt werden, speist sich aus misogynen und oder tatsächlich transfeindlichen Ressentiments. Dass Menschen andere Menschen als Frauen, als Männer, als Transfrauen oder als Transmänner zu identifizieren vermögen, ist nicht das Problem, sondern das Problem ist die objektiv zu definierende Gewalt, die sich gegen den weiblichen Körper oder gegen geschlechtsatypisches Verhalten und Aussehen seine Bahn bricht. Dieser Gewalt kann jedoch kein Einhalt geboten werden, wenn man alles und damit nichts unter den Gewaltbegriff fasst. Gewalt darf nicht, wie in der Debatte um Geschlechtsidentität besonders augenscheinlich, als subjektives Gefühl ausgewiesen werden, sondern muss objektivierbare Kriterien erfüllen. Wenn Menschen sich im... Pardon. Nochmal einen kurzen Schluck. Sind auch fast am Ende. Ich bin fast durch. Okay, warte. Wenn Menschen sich im politischen Diskurs verletzt fühlen, ist das kein Grund, von einem gewaltvollen Diskurs zu sprechen. Es ist viel eher ein Zeichen dafür, dass Menschen nicht mehr zwischen einem verletzten Ego und einer waschechten Gewalttat zu unterscheiden vermögen. Wenn man behauptet, Gewalt sei etwas, das Menschen nur für sich selbst bestimmen können, kann man nicht mehr zwischen Opfern und Tätern unterscheiden. Der Täter kann schließlich behaupten, das eigentliche Opfer der Gewalt gewesen zu sein. Das Opfer kann wiederum behaupten, nicht Opfer von Gewalt geworden zu sein, weil es sich an die Gewalt, die es erfährt, gewöhnt hat. Diese neuartige Definition von Begriffen, nicht nur von Gewalt, sondern schlechterdings auch von Geschlecht, Sexualität oder Transsexualismus, führt dazu, gesellschaftliche Missstände nicht mehr akkurat beschreiben zu können. Gesellschaftlicher Fortschritt wird dadurch theoretisch sowie praktisch verunmöglicht. Menschen können unterschiedlich empfinden. Deswegen braucht es objektivierbare Kriterien und Definitionen, die jenseits vom subjektiven Empfinden ihre Gültigkeit bewahren. Gefühle können trügerisch sein. Sie sind im Gegensatz zu Körpern fluide. Deswegen gilt es, die eigenen Gefühle an der Wirklichkeit zu messen und nicht umgekehrt die Wirklichkeit zu verleugnen, um das Trugbild eines Gefühls aufrechtzuerhalten. Dabei gibt es durchaus gute Argumente dafür, Einstellungen und Taten der Personen, die in den öffentlichen Raum treten und am Diskurs teilnehmen wollen, zu hinterfragen. Es ist nicht per se falsch, Menschen, die tatsächlich menschenfeindliche Propaganda betreiben, aus dem öffentlichen Raum verdrängen zu wollen. Es ist sinnvoll, Grenzen zu setzen und der repressiven Toleranz, wie sie Herbert Marcuse nennt, Einhalt zu gebieten. Das Problem fängt allerdings dort an, wo man Menschen nicht an ihren Taten misst, sondern in ihrer Gruppenzugehörigkeit. Queer-Aktivisten wollen nur denen Gehör schenken, die sie in ihrer Weltansicht bestätigen. In Zeiten von Social Media funktioniert das Brandmarken als Menschenfeind nach einem gänzlich unverlässlichen Prinzip. Es reicht ein Hashtag und eine große Persönlichkeit mit vielen Followern, die die Kampagne anführt. Es reicht Hörensagen, es reicht teilweise nur eine Kontaktschuld. Und es gibt keinen Raum für Menschen, die gecancelt werden sollen, Stellung zu beziehen. Wer zur richtigen Gruppe gehört, am lautesten brüllt und am aggressivsten auftritt, dem wird Recht zugesprochen. Dadurch setzen sich Ansichten durch, die gar nicht von den meisten Menschen geteilt werden, aber zur neuen Norm erklärt werden. Kurzum, es findet keine Diskussion statt. Diese Diskussionsverweigerung wird zu allem Überfluss nicht selten ausgerechnet denen unterstellt, denen man eine Diskussion versagt. Diesen Entwicklungen gilt es, sich entschieden entgegenzustellen. Dankeschön. Das war's.